Das sind unsere Themen. Tourismuszahlen gehen zurück, Arbeitslosenquote sinkt und blühendes Nordertor. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Carolina Pfau. Die Tourismuszahlen im Landkreis Nienburg sind auch im ersten Quartal 2016 rückläufig. Während die Übernachtungszahlen noch vor zwei Jahren knapp 51.000 betrugen, sind es in diesem Jahr nur knapp 46.000. Ein Engpass ist das mangelnde Übernachtungsangebot in der Stadt Nienburg. Seit Jahren ist deshalb ein Hotelneubau in direkter Nachbarschaft zum Theater und Vis-à-vis geplant. Bisher ohne Erfolg. Am Samstag lädt die Arbeitsgruppe Wohnumfeld der sozialen Stadt Nordertor auf den Friedhof an der Bollmannstraße ein. Zum einen können Besucher die Rhododendronblüten bestaunen, zum anderen sollen die bisherigen Planungsergebnisse bekannt gegeben werden. Man plane einen Park der Sinne, berichtet stellvertretender Bürgermeister Rolf Warnecke. Wir wollen einmal die bisherigen Planentwürfe vor Ort zeigen, weil in Zukunft dort ein Park der Sinne entstehen soll, mitten im Stadtteil Nordertor. Und wir möchten dann mit einem Rundgang deutlich machen, was für Potenzial in diesem Friedhofsbereich vorhanden ist, um diesen Stadtteil insbesondere im grünen Bereich noch attraktiver zu machen. Der Arbeitsmarkt im Landkreis Nienburg bleibt im Aufwind. Durch eine weiter sinkende Arbeitslosigkeit verringerte sich die Arbeitslosenquote im Landkreis laut Arbeitsagentur Nienburg-Verden um 0,1 Prozentpunkte auf jetzt 5,4%. Grund dafür seien die günstigen Wirtschaftsprognosen und der weiterhin hohe Fachkräftebedarf der Unternehmen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der TSV Eistrup verliert das erste Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den Wellendorfer TV mit 1:2. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung zum vergangenen Sonntag scheitert die Elf aus dem Nordkreis an der eigenen Chancenverwertung, war die bessere Mannschaft. Ohne Tore ging es in die Pause, direkt nach Wiederanpfiff erwischte Mellendorf die Eistrupper auf dem falschen Fuß und ging mit einem schnellen Doppelpack mit 2:0 in Führung. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Klein schien noch nicht anwesend. Wir haben es extra nochmal angesprochen, dass wir die ersten 10 Minuten nochmal hellwach sind und es ist Christian Doppelschlag und alles ist vorbei. Also das ist echt deprimierend. Ja, ich denke, Torchancen hatten wir genug. Ne? Es hätte sicherlich zur Halbzeit auch schon 3:0 für uns stehen können. Mellendorf hatte 2, beide drin. Ich bin trotzdem stolz drauf, weil es waren viele Zuschauer da und ich glaube, es kann sich keiner vorwerfen oder kann keiner sagen, dass Eishub nicht guten Fußball gespielt hat. Das haben wir heute, was leider mit dem unglücklichen Ausgang. Die Chancen auf den Aufstieg sehen somit alles andere als rosig aus. Nun geht es am Samstag zum Bezirksligisten TV Neuenkirchen. Dort benötigt der TSV einen möglichst hohen Sieg. Anstoß ist dort um 16 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.